Ich weiß vielleicht, wie wir ihn ins Wasser kriegen mit einem kräftigen Schubs. Okay, dann mal los. Eins, zwei, drei, schieben! Sie schoben so doll sie konnten. Aber der Wal bewegte sich nicht von der Stelle. Er war einfach so groß und zu schwer und musste jetzt auch noch niesen. So stark, dass die Freunde ein ganzes Stück durch die Luft segelten. Gesundheit! Ryder, Rubble, Captain Tolpatsch und Marshall machten, dass sie zu dem Babywal zurückkamen. Aber was war das für ein Geräusch? Hey, klingt wie ein anderer Wal. Gut möglich. Wale unterhalten sich immer mit Gesängen. Der Captain schaute durch sein Fernrohr. Es ist ein anderer Wal. Das ist bestimmt seine Mutter. Sie schwimmt direkt auf uns zu. Gute Nachricht, deine Mama kommt. Der Babywal sah auf einmal ganz glücklich aus. Aber der Captain nicht. Das ist gar nicht so gut. Wenn sie zu dicht rankommt, bleibt die Walmutter vielleicht auch stecken. Zwei gestrandete Wale sind zwei zu viel. Captain Tolpatsch, Wale mögen doch keinen Lärm, oder? Oh ja, eine katastrophale Kakophonie. Oh, ich meine, vor lauten Geräuschen haben sie Angst. Dann müssen wir genug Lärm machen, um sie vom Strand fernzuhalten. Ryder schaute den kleinen Wal an. Vielleicht hältst du dir lieber die Ohren zu. Der Wal legte die Flossen an die Ohren. Jetzt konnte es losgehen. Dann machen wir mal Krach. Sie wird langsamer. Gut. Aber wir wollen doch, dass sie umdreht. Hey, Marshall, jetzt werden wir mal richtig laut. Wozu hatte der schließlich ein Feuerwehrauto? Ja, sie schwimmt weg! Ja. Aufmerksam schaute Captain Tolpatsch wieder durch sein Fernrohr. Die Walmutter schwamm jetzt aufgeregt hin und her. Tja, wer weiß, wie lange sie da draußen bleibt. Wir müssen den kleinen Wal wieder ins Wasser kriegen. Schnell! Aber was konnten sie noch tun? Ah, die Flut kommt nicht hoch genug. Ich weiß, vielleicht könnte Rocky etwas bauen, damit der kleine Wal wieder ins offene Meer rutschen kann. Sowas haben wir heute Morgen im Park gemacht. Genial! Genial!